des Werbeprogramms. Na, was ist Mario? Riskierst du ein paar Lappen? Wo ist Amantha? Woher soll ich das wissen? Du bist mit ihr zusammen im Cyberspace. Im Cyberspace? Genau. Aber nicht in Wirklichkeit. Ich heiße Mario Verdeen. Hab im Knast gesessen und bin jetzt euer neuer Boss. Ich hoffe, ihr habt keine Probleme damit. Fällt uns nicht ein. Ich bin Coral. Und ich Kai. Wir kennen deine Arbeiten, Mario. Du hast Cyberlog entwickelt. Alle Achtung. Die eleganteste Computersprache, die ich kenne. Jedenfalls für virtuelle Realität und Artificial Intelligence. Die neuesten Entwicklungen für Cyberspace waren nur mit Cyberlog möglich. Wenn du also heute in den Cyberspace gehst und keinen Datenhelm mehr brauchst, dann hast du das dir selber zu verdanken. Wir ernennen dich hiermit zum Urvater des modernen kybernetischen Raumes. Ohne Brillen, ohne Handschuhe, ohne Opas ekligen Datenanzug. Die totale fernübertragene laserholographische Impression. Auch Goodmans Super Cyberspace beruht auf Cyberlog. Schön. Wer ist Goodman? Und was versteht ihr unter Super Cyberspace? Die Frage hat zwei Teile. Einen schwierigen und einen leichteren. Ja, erst den leichteren. Im Super Cyberspace werden nicht mehr natürliche Realitäten virtuell dargeboten, sondern fantastische Realitäten. Im Cyberspace konventioneller Bauart kannst du fiktive Leichen sezieren, Häuser, die erst auf dem Reißbrett stehen, von innen ansehen oder auf dem Mars spazieren gehen, sofern du nur die Information davon im Speicher hast. Die hast du aber. No problem. Das sind immerhin Realitäten, die den Gesetzen der Natur und der Logik gehorchen. Exakt. Goodmans Kalkül war, dass die reine Fantasie auf derlei Engstirnigkeit nicht mehr angewiesen ist. Ja. Super Cyberspace ist ein Vorstellungs- und Erfindungsraum. Logik und Physik existieren in ihm und gleichzeitig auch wieder nicht. Im Super Cyberspace wird die Welt zusammengesetzt wie ein Kunstwerk. Sie kann anderen Naturgesetzen gehorchen, zum Beispiel zweidimensional. Das heißt flach sein. Wie ein Pfannkuchen. Ja, wo einer nicht am anderen vorbeikommt, verstehst du? Sondern nur über ihn drüber. Ist ulkig. Oder fünfdimensional. Du hast das Herz plötzlich rechts und bist Linkshänder, wenn du dich nur einmal um deine eigene Achse drehst. Was du willst. Super Cyberspace ist der große Geburtskanal, durch den du geboren wirst, um am Ende zu entdecken, dass du selber die virtuelle Frau bist, die dich gebiert. Und das immer wieder, wenn du willst, als Kormoran, als Delfin, Spinne oder als abstraktes Kunstwerk. Wenn nur das Transformationsprogramm dafür im Computer ist. Und dieses Transformationsprogramm, überhaupt das ganze Projekt, haben Goodman und wir gemacht. In Cyberlog. Großartig. Und Goodman selber? Tja, Goodman, das ist eben die schwierigere Frage. Sagen wir mal so, du bist dein Nachfolger. Linda die paar Lappen für das Programm über den Tresen geschoben und die Diskette in den Schlitz des Cyberspace-Computers in Kabine 5 gesteckt. Ich befand mich in einem kugelförmigen Raum, dessen runde Wand ein einziger holographischer Bildschirm war. Um in den vollkommenen akustischen Genuss des Cyberspace zu gelangen, musste man nur noch ein leichtes Kopfhörerpaar aufsetzen, in dessen Bügel der Squid-Chip eingelassen war, der supraleitende Quanteninterferenzdetektor, der die Gehirnströme mit dem Prozessor des Cyberspace-Computers rückkoppelte. Damit wurden sämtliche körperliche Empfindungen durch direkte neuronale Einspeisung über das Laserstrahldiodensystem hervorgerufen und erzeugten ein ungemein angenehmes psychedelisches Gefühl. Was ich jetzt sah, versetzte mich in äußerste Erregung. Aus einem holographischen Laserlichtspiel von übernatürlicher Farbsättigung und Brillanz, das schließlich bis zur Schmerzgrenze aufblendete, trat Ich bin Amanda. Meine Freunde nennen mich den eurasischen Satan. Aber das ist heißer gekocht als gegessen. Natürlich ist das, was du hier siehst und auch anfassen kannst, nicht der eurasische Satan oder Amantha selber, sondern nur ihre Software. Aber das hat nur Vorteile. Wir können alles miteinander tun, was wir wollen. Du darfst mich umarmen. Du darfst mich küssen. Du darfst mit mir schlafen. Sogar töten darfst du mich, wenn dir danach zumute ist. Jetzt weißt du, wer ich bin. Und wer bist du? Erkennst du mich nicht? Ich bin Mario. Mario. Anneli. No. Mario. Bartolotti. No. Mario. Caprese. No. Mario Verdeen. Mario Verdeen. Nicht programmiert. Was aber kein Hindernis sein sollte, sich dennoch miteinander zu unterhalten. Mario heißt du. Schöner Name. Starker Name. Möchtest du mich im Bikini sehen? Oder ohne Bikini? Soll ich meine Haarfarbe ändern? In blond? Oder möchtest du mal mit einem schwarzen Girl? Immer mal was Neues, Mario. Na? Komm schon. Komm. Na, zufrieden? Nochmal, wo ist Amantha? Woher soll ich das wissen? Verkauf mich nicht für blöd, ich frage dich, wo Amantha ist. Oh, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich verschabe doch die Disketten bloß. Frag Sauro, von dem habe ich die Dinger. Und wer ist Sauro? Na, der Dealer, irgendein so ein Japanese Boy. Einer von den cleveren Japanern, wie sie hier so rumspringen. Hört euch das mal an, Girls and Boys. Ein Pfarrer! Ein Pfarrer ist da neben mir gestanden, der im Ruhestand ist. Guten Morgen. Halt, unterbrechen Sie mich nicht. Die Reden von Pulver sind vorbereitet. Diesen Pulver, ich weiß nicht. Sie nehmen noch jemanden dran? Aber ich dachte, es sei Vormittag. Der Pfarrer, Medikamente, Musik. Er bereitet Medikamente und Musik vor. Ist es nicht erst Vormittag? Sehen Sie doch auf die Uhr. Was zeigt sie? 2? Vorbei. Na also, kann 2 vormittags sein. Es ist heller Tag. Ja,